Wir schwören dir, Adolf Hitler, Treue und Tapferkeit, wir versprechen dir, und den von dir bestimmten Vorgesetzten, Gehorsam bis in den Tod, so wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe.